Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Inzwischen wird diese Sendung ja zu so einer Art astronomischer Psychologieberater. Doch, ich habe unlängst einen Brief bekommen von einer Zuschauerin. Sie hätte in einer Zeitung gelesen, Eta Carinae. Das wäre ja wohl die Gefahrenquelle der Erde schlechthin. Eta Carinae. Na, muss ich natürlich sofort darauf antworten. Was ist Eta Carinae? Das ist ein weiteres Beispiel aus unserer Serie, die Cosmic Horror Picture Show. Ja? Eta Carinae. Ja? Ein Riesenteil. Was ist Eta Carinae? Nun, das ist Eta Carinae. Eta Carinae ist, tja, der Homunculusnebel. Homunculus, ne? Ist klar. Homunculusnebel. Eta Carinae ist der vermutlich größte Stern in der Milchstraße. 100 Sonnenmassen, also 100 mal so schwer wie die Sonne und 4 Millionen mal so hell. Ein Stern, ich kann Ihnen sagen, das größte Teil, was wir kennen. Ein Stern, der jetzt gerade offensichtlich seine letzten Züge hinter sich bringt und irgendwann explodieren wird. Und diese Explosion war wohl Anlass für irgendeinen Autor in irgendeiner Zeitung zu schreiben, uiuiuiuiuiuiui. Das ist eine Gefahrenquelle, die Gammastrahlung dieser Supernova-Explosion, die wird uns hier auf der Erde und so weiter und so weiter. Alles Quatsch. Erstmal die Beruhigungspille, ist klar. Was ist da passiert? Nun, was kann man dazu sagen? Fangen wir mal ganz von vorne an. Gucken wir erstmal, wie weit ist er überhaupt weg? 7.500 Lichtjahre. Nochmal, 7.500 Lichtjahre. Mit anderen Worten, das, was wir zurzeit sehen, hat sich vor 7.500 Jahren abgespielt. Also dieses Bild ist 7.500 Jahre alt. Erstmal kein Problem. Ne? Was sieht man auf diesem Bild? Man sieht auf eine merkwürdige Art und Weise zwei riesengroße Gasblasen. Ja? Ne, man sieht ja, das sieht ein bisschen aus wie das Gehirn. Also unter Astronomen wird dieser Stern auch The Brain genannt. Man sieht den Stern selber gar nicht. Man sieht nur diese Gasblasen, die da raus geschossen kommen. Diese Gasblasen bewegen sich pro Stunde 2.500 Kilometer, also 1.000 Kilometer pro Sekunde, also recht kräftig. Offensichtlich hat dieser Stern keine Lust mehr und reißt sich zurzeit die Klamotten vom Leib. Hm? Auf 7.500 Lichtjahre sieht man diesen Stern so hell. Dieser Stern hat einiges hinter sich. Ja? Und was er hinter sich hat, das wissen wir heute alles. Denn wir können in der Zeit ein bisschen zurückgucken. Es gibt Astronomie, also richtig beobachtende Astronomie, sagen wir mal seit grob 400-500 Jahren. Und bereits vor 500 Jahren hat man diesen Stern zum ersten Mal gesehen. Komme ich gleich noch drauf. Aber jetzt erst noch mal ganz allgemein zurück zu dieser Gefahr. Nicht, dass Sie mir alle schreiben. Also, alle 30 Jahre explodiert in unserer Milchstraße ein Stern und wird zur Supernova. Ja? Alle 30 Jahre, irgendwo. Das Geheimnis ist, dass unsere Erde und unsere Sonne in 4,5 Milliarden Jahren keine Supernova in ihrer unmittelbaren Nähe hatte. Nochmal? Also, in 4,5 Milliarden Jahren ist keine Supernova in unserer unmittelbaren Nähe explodiert. Keine Gammastrahlung, keine Röntgenstrahlung, nichts Gefährliches. Uns ist nichts passiert. Hey, gut dem Dinge. Also, das ist mal grundsätzlich zur Gefahr durch Supernova-Explosion. Denn eine Supernova würde alles in einem Umkreis von 30 Lichtjahren relativ niedermähen. Ne? Wenn so ein Stern explodiert, wie bei Eta Carinae, das demnächst wahrscheinlich passieren wird, denn der hat sich in den letzten Jahren wieder merkwürdig geschüttelt und gerüttelt und ein bisschen gezisselt. Wahrscheinlich wird er demnächst ausbrechen. Vielleicht noch nicht zum letzten Mal, aber vielleicht zum vorletzten Mal. Wenn also so ein Stern explodiert, wird also wie gesagt schwere, energiereiche Strahlung frei. Und wenn die in unmittelbarer Nähe eines Sonnensystems auftrifft, auf dem Planeten auftrifft, dann hat das natürlich gewisse Mutationsraten zur Folge. Ne? Tschernobyl und so weiter. Sie wissen, wovon ich rede in dem Fall. Also, jetzt fangen wir nochmal ganz von vorne an. Ich habe mir extra ein Kärtchen aufgeschrieben, weil die historische Geschichte dieses Sterns ist höchst interessant. Eta Carinae steht am Südhimmel. Das kann ich noch lesen, da brauche ich keine Karte für, das weiß ich auch so. Steht am Südhimmel im Sternbild Schiffskiel. Und Eta Carinae wurde 1677 als unscheinbarer Stern am Südhimmel entdeckt. 1730 war er der hellste Stern am Südhimmel. Er muss also seine Leuchtkraft irgendwie tierisch vergrößert haben. Unglaublich. Was lese ich hier? 1782 war er wieder mickrig. Und zwar so wie 1677. Da scheint sich also irgendwas abgespielt zu haben. 1820 wurde er heller und heller und 1827 war er 10-mal so hell. Und das Tollste, 1843 war der nach Sirius am hellsten. Also Eta Carinae war der hellste Stern nach Sirius am Himmel. Warum ist das so interessant? Nun, Sirius ist 1000-mal näher als Eta Carinae. Eta Carinae ist 7500 Lichtjahre, Sirius 8. Was ist da los? Was geht da ab in diesem Ding? Tja, also fangen wir wieder ganz von vorne an. Stern, Kernfusion im Innern, verbrennt Wasserstoff zu Helium. Wie schnell er das tut, hängt davon ab, wie groß er ist. Ein großer Stern hat mehr Gewicht auf dem Fusionsreaktor. Mehr Gewicht heißt höherer Druck. Höherer Druck heißt höhere Temperatur. Höhere Temperatur heißt, die Kerne verschmelzen schneller. Viel, viel schneller. Eta Carinae wird ein Stern sein, der nicht älter wird als 10 Millionen Jahre. Also der ist also unglaublich schnell dabei. Wenn der also im Innern, so ein Stern, irgendwann den Punkt erreicht hat, dass er Wasserstoff zu Helium verbrannt, dann fängt er an, Helium weiter zu verbrennen. Zu Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter. Und jedes Mal, wenn der heißer wird, und gerade so ein großer Stern wird natürlich besonders heiß, obwohl wir diesen Stern ja hier direkt in dem Nebel nicht sehen, der ist ja von diesen Gasschalen, von diesen Gasblasen umgeben, wissen wir ungefähr seine Temperatur. Ja? Wir wissen, dass der 25.000 Grad hat an der Oberfläche. 25.000 Grad an der Oberfläche. Das bedeutet, er ist sehr heiß. Irre heiß. Also Leben um diesen Stern herum, das können Sie gleich vergessen. Das heißt, er strahlt UV-Strahlung ab wie verrückt. Also wenn Sie da jetzt in der Nähe wären, Sonnenbrand wäre noch das Geringste, was Ihnen passieren würde. Nun, eine solche Temperatur bei einem so großen Stern, Moment, ganz ruhig, keine Bange, ich bin ja bei Ihnen. Schwerkraft, ne? Die Schwerkraft hält den Stern ja zusammen. Und der Druck, der Strahlungsdruck und der thermische Druck drückt ihn auseinander. Ne? Ist klar. Wenn jetzt ein Stern sehr groß ist, dann ist ja die Anziehung des Kerns viel kleiner als bei einem kleineren Stern. Also das heißt, die Schwerkraft an der Oberfläche ist kleiner. Ne? Also mit anderen Worten, die Hülle kann schon mal eher verschwinden. Vor allen Dingen dann, wenn der auch noch strahlt wie verrückt, dann drückt das Licht sozusagen die Schalen ab. Ja? Und die Schalen werden in der Tat bei diesem Stern, die sind strahlungsgetrieben, wie wir sagen. Ein strahlungsgetriebener Wind wird da abgeschossen. Das muss man sich mal überlegen. Die Strahlung hat eine solche Kraft, dass sie den Wind abdrücken kann. Immer wieder. Nun, wenn das eine Weile passiert ist, dann schrumpft dieser Stern wieder. Und es sammelt sich wieder Material an. Und zwar wo? Naja, nicht an den Polen, sondern an den Äquator. Der Stern ist ja rund, natürlich, jeder ordentliche Stern ist rund. Und die Zentrifugalkraft, also die Kraft, die erst nach außen reißt, die ist am stärksten am Äquator. Ist das klar? Also der strahlungsgetriebene Wind, ja, der reißt das Gas radial nach außen weg und am Äquator bildet sich so eine Scheibe. Ja? Das ist genau das, was wir auf dem Bild sehen. Auf dem Bild von Eta Carinae sieht man diese großen Blasen, die sind ja quasi so radial, also das ist diese Sache mit dem abgeschossenen Wind, und dadurch bricht zurzeit eine Scheibe durch. In der Mitte sieht man so eine schöne Scheibe, die da durchbricht. Das ist Eta Carinae. Aber das ist noch nicht alles. Eta Carinae scheint nicht nur diese riesengroßen Blasen abgegeben zu haben, sondern in manchen Bildern, heutzutage vor allen Dingen mit einer ganz neuen Technologie, der sogenannten Speckeltechnologie, kann man die Einzelteile im Nebel selber sogar beobachten. Da gibt es nämlich so ein paar Ausbruchswolken, genau 4 Stück. Das sind genau die Ausbrüche, die dieser Stern im Laufe seines Lebens hinter sich gebracht hat. Also des Lebens, das wir bis jetzt beobachtet haben. Und dieser Stern wird in der Tat, offensichtlich ist er dabei, so die letzten Überreste seiner Fusionsprozesse langsam, aber sicher so, bumm, bumm, wie so ein Maschinengewehr, so alle, tja, eine genaue Zeitskala haben wir noch nicht, aber so alle 50, 60 Jahre gibt er so eine Wolke ab. Dabei wird er unglaublich hell, die Strahlung des Sterns erleuchtet den Nebel, ja, das sehen wir gar nicht, denn dieser Nebel selber ist so dicht, dass die Strahlung absorbiert wird und sie sozusagen das widerstrahlt das. Ne? Also die Strahlung wird absorbiert, das Gas wird aufgeheizt und das Gas strahlt dann seine eigenen Linien ab. Und dadurch haben wir ein unglaublich tolles Analyseverfahren. Wir können sozusagen genau feststellen, welche chemischen Elemente sind in dieser Hülle drin. Es gab noch in der letzten Woche, haben wir uns im Rahmen von einem längeren Seminar darüber unterhalten, was ist eigentlich Etacarinae? Ja? Das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe mit der Gaswolke, ist nur eine Idee. Es gab da Kollegen, die haben gesagt, nee, du bist gar nicht auf dem Laufenden. Da gibt es jetzt ganz neue Beobachtungen. Die haben festgestellt, dass nicht nur ein Stern da drin ist, sondern vier. Weil dieses Ding ist ja wahnsinnig hell. 4 Millionen Mal so hell wie die Sonne. Im Maximum. Also, wie kann das sein, dass 4 große Sterne und 100 Sonnenmassensterne, das ist nun wirklich ein Teil, ne, dass 4 solche Sterne in einem solchen Nebel zusammenkommen? Das ist in der Tat für uns ein großes Geheimnis. Wir haben noch keine Ahnung, wie also dieses Gebilde der Cosmic Horror Picture Show eigentlich zustande gekommen ist. Etacarinae ist sozusagen das obere Ende der Sternentwicklungshierarchie. Normalerweise entstehen solche großen Sterne nur ganz, ganz selten, nicht selten will ich nicht sagen, aber wenig an Anzahl. Ne? Die meisten Sterne, die entstehen, sind kleine, also sogar kleiner als die Sonne. Aber diese Riesenbrocken sind natürlich besonders prominent. Sie sind sozusagen die kosmischen Laternen innerhalb einer Milchstraße. Natürlich muss man auch hier wieder erwähnen, dass die innere Wechselwirkung, ich habe das eben so lapidar als strahlungsgetriebener Wind bezeichnet, dass das natürlich schon eine tolle Sache ist. Ja. Unsere Sonne hat ja auch einen Wind. Sie erinnern sich vielleicht noch, die Sonne hat ja so einen Plasmawind. Das kommt bei diesem Stern, weil er viel kleiner ist, dadurch zustande, dass die Sonne hat ein Magnetfeld und entlang dieses Magnetfeld läuft das Plasma raus. Schön. Bei Etacarinae und bei diesen großen Sternen ist es die Wucht des Lichtes. Das kann man sich, also wir Menschen können uns das überhaupt nicht vorstellen, dass Licht eine solche Wucht haben kann, dass es Gas mit solchen hohen Geschwindigkeiten abdrücken kann. Das hat aber damit zu tun, dass die Photonen, die von unten kommen, also das heißt die Lichtteilchen, die von unten kommen, mit einem ganz bestimmten Impuls, gemäß der Energie, die sie haben, sozusagen, von den Atomen aufgesaugt werden. Und zwar immer genau im richtigen Verhältnis. Die Photonen werden sozusagen exakt richtig aufgenommen und drücken nach außen. Warum drücken sie nach außen? Nun, noch da? Also, das Sternlicht kommt von einer Richtung. Es hat also eine Vorzugsrichtung. Diese Atome in der Sternhülle strahlen auch, aber sie strahlen alle Richtungen ab. Das heißt, dieser Photonenimpuls, der da kommt, der wird erhalten. Und auf diese Art und Weise bewegt sich also das Gas systematisch nach außen. Das ist nur einer von vielen Effekten, den man nur bei diesen riesengroßen Sternen beobachten kann. Auf die Art und Weise werden natürlich solche Monster, und Etacarinae ist wirklich ein Monster, zu ganz besonderen Liebhaberobjekten im Universum. Da kann man wirklich alles dran beobachten, was sich ja sonst also nur meistens theoretisch im Computer abspielt. Da kann man ja schon mal rechnen, was würde denn passieren, wenn die Leuchtkraft eines Sterns so hoch wäre und so weiter, würde das Gas dann abheben oder nicht. Und insofern sind diese großen, diese besonders exotischen Objekte für uns Astronomen natürlich was ganz Tolles. Und wenn sich ein Stern in der Lebensdauer eines Astronomen, sagen wir mal von 70, 80 Jahren, vielleicht dann sogar noch in seiner Leuchtkraft verändert, dann ist das natürlich ein Objekt, dem man fast sein ganzes astronomisches Leben immer wieder anhängt, um herauszufinden, was in diesem Ding vor sich geht. Und so ist Etacarinae nicht nur ein Horrorobjekt für seine Umgebung, es ist für die Astronomie eines der wichtigsten Objekte der Sternentwicklung geworden. Und wir sind sehr gespannt, was sich in den nächsten Jahren mit diesem Ding abspielen wird.